Für Nikki Pizzi war der Sommer 1974 die dunkelste Zeit ihres Lebens. Dieser Juli vor 40 Jahren hat Zypern die Spaltung gebracht in einen türkischen Nordteil und einen griechischen Südteil. Nikki Pizzi muss jetzt rund um den Jahrestag in dieser Woche intensiv zurückdenken. Bis heute bekommt sie das, was sie als damals 6-jähriges Kind erlebt hatte, immer wieder körperlich zu spüren. Es waren heftige Luftangriffe der türkischen Armee. Wir haben die Bombardierung erlebt, als mein Vater meine Cousine getauft hat. Die Kirche bebte damals. Dann sind wir nach Hause gegangen und wir sind unter den Betten verschwunden. Ich habe die Albträume bis heute, dass ich, wenn ich im Schlaf Flugzeuge höre, immer noch 40 Jahre später unterm Bett verschwinde. Für die Eltern der 6-jährigen Nikki Pizzi, ihren griechisch-zyprischen Vater und ihre deutsche Mutter, wurde an diesem furchtbaren Julitag 1974 schnell klar, dass sie aus ihrer Heimat flüchten müssen. Sobald wir dann die Ketten gehört haben von den Panzern im Dorf, mussten wir so schnell wie möglich raus. Wir sind mit dem, was wir anhatten, raus. Wir haben weder Papiere noch Geld noch Wertsachen, gar nichts mitgenommen. Wir sind einfach raus Richtung Trodersgebirge in einer Autokolonne, die auch durch Tiefflieger beschossen wurde. Haben wir mehrere Stunden gebraucht, um ins Trodersgebirge zu kommen. Wo sie bei Freunden Unterschlupf fanden. Übergangsweise, dachte das kleine Kind zunächst, eine Art Urlaub, aus dem sie hoffentlich bald wieder in ihre Heimat zurückkehren könnte. Doch tatsächlich wurde es eine Flucht für immer. Für die 6-jährige Nikki und auch für zigtausend andere. Am 20. Juli 1974 hatte die türkische Armee ihre sogenannte Operation Attila begonnen. Türkische Kampfflugzeuge bombardierten griechische Stellungen auf Zypern, türkische Soldaten besetzten den Nordteil der Insel. Mit dieser Invasion wollte die türkische Armee die türkischen Zyprer schützen, denn 5 Tage zuvor hatten auf Zypern griechische Nationalisten einen Putsch gegen die zyprische Regierung verübt. Die Türkei befürchtete, dass die Putschisten die gesamte Insel an Griechenland anschließen wollen, dass die türkischen Zyprer dann von der Insel vertrieben werden. Die Gefahr eines offenen Krieges zwischen den NATO-Partnern Griechenland und Türkei um Zypern wird immer größer, meldete die Tagesschau damals. Im Mittelmeer schossen griechische und türkische Kriegsschiffe aufeinander. Den türkischen Truppen gelang es, mehr als ein Drittel der Insel zu besetzen. Sie vertrieben zigtausend griechische Zyprer aus dem besetzten Gebiet. Die türkischen Zyprer hingegen flüchteten aus dem Südteil der Insel. Seit nunmehr 40 Jahren träumen auf beiden Seiten der Grenzlinie zahllose Zyprer von einer Rückkehr in ihre Heimatdörfer. Nikki Pizzi, die als Kind vertriebene Frau mit griechisch-zyprischem Vater und deutscher Mutter, wünscht sich die Vereinigung von Herzen. Über ihre traumatischen Kindheitserlebnisse hat sie lange geschwiegen, um dann eine Art Selbsttherapie zu wählen, als es im April 2004 endlich wieder erlaubt war, als griechisch-zyprische Bewohnerin des Südens in die alte Heimat im Norden zu reisen. Habe ich meine Töchter abgeholt, meine Schwester und meine Nichte. Und habe gesagt, so, wir gehen jetzt rüber und wir haben uns ein Auto gemietet, dann auf der anderen Seite. Wir mussten erst einmal herausfinden, wie unser Dorf jetzt heißt, weil es wurde alles umbenannt, es sind alles türkische Namen entstanden. Wir haben es entdeckt, ich bin zuerst zur Kirche gefahren, die findet man ja gleich. Die wurde aber zur Moschee und die war abgeschlossen, man konnte nicht rein. Und da bin ich einfach zweimal durchs Dorf gefahren und bin dann stehen geblieben und habe den anderen gesagt, so, das ist unser Haus. Ihr Vater brach in Tränen aus, als er von seiner Tochter erfuhr, wie sie, wie von magischer Hand geführt, das elterliche Haus gefunden hatte. Inzwischen ist es für türkischstämmige Bewohner zur neuen Heimat geworden. Die Familie, die jetzt dort lebt, die war sehr, sehr freundlich und die haben uns reingelassen, haben uns Limonade angeboten. Aber ich war damit beschäftigt, alles wiederzuerkennen und den Hof und mein Zimmer und alles. Und ich habe sogar auch das Haus meines Onkels entdeckt. Das ist genau gegenüber gewesen und habe festgestellt, dass sogar die Außentür, die Haustür, die gleiche war, weil ich ein Bild davon hatte. Ein paar Tage später ist dann der Rest der Familie Pizzi auch auf einen Kurzbesuch in die alte Heimat gefahren. Die Bewohner unseres Hauses haben meiner Oma die Hand geküsst, weil sie anerkannte, dass sie die Besitzerin des Hauses ist. Und mein Onkel hat in Anwesenheit des jetzigen Bewohners ist er tatsächlich mit dem Schlüssel ins Schloss und hat aufgeschlossen. Der Schlüssel, den er damals vor der Flucht noch in die Tasche gesteckt hatte, passt noch immer. Vielleicht, so denken die meisten in der Familie Pirsi, werden sie eines Tages in einem wieder vereinten Zypern die alte Heimat wiedersehen, unter welchen Umständen auch immer. Bis dahin bleibt die Insel im politischen Schwebezustand. Sind auch die türkischen Zyprer bereit für eine Wiedervereinigung ihrer Insel? Sind sie bereit, dass griechische Zyprer wieder als Nachbarn neben ihnen wohnen? Ein Rentner, der in der Altstadt Famagustas lebt, im türkischen Teil Zyperns, sagt ja. Die umgesiedelten griechischen Zyprer, wenn sie zurückkommen sollten, na, dann sind sie willkommen. Hauptsache, es kommt zu einer Lösung, und zwar zu einer bleibenden Lösung. Es soll wieder Frieden herrschen. Sein Nachbar aber denkt an den Krieg von 1974 und schüttelt den Kopf. Also nein, das geht überhaupt nicht. Das ist unmöglich. In meiner Familie wurden 8 Menschen getötet. Das sind meine Feinde. In ihren Schulen lehren sie das auch ihren Kindern, dass wir Feinde sind. Nein, also das geht überhaupt nicht mehr. Seit 40 Jahren schon leben die beiden Volksgruppen streng voneinander getrennt. Die türkischen Zyprer im Norden, die griechischen Zyprer im Süden. Damit sich die beiden Volksgruppen auch wirklich nicht zu nahe kommen, hat die UNO zwischen den beiden Inselteilen vor 40 Jahren eine sogenannte Pufferzone eingerichtet. Sie zieht sich als teilweise kilometerbreiter Streifen quer durch die Insel. Bis heute patrouillieren Blauhelmsoldaten der UNO in der Pufferzone und passen auf, dass niemand dieses Sperrgebiet ohne Genehmigung betritt. Wenn ein zyprischer Bauer sein Feld in dieser Pufferzone pflügen will, dann muss er bei den Blauhelmsoldaten eine Genehmigung einholen. So ist das nun schon seit 40 Jahren und so soll Streit zwischen den beiden Volksgruppen vermieden werden. Michel Bonardeau aus Kanada ist der Sprecher der UNO-Mission auf Zypern. Er meint, Streit könnte hier jederzeit wieder aufflammen, zum Beispiel um das knappe Wasser auf der Insel. Things can quickly escalate. You can imagine that a farmer whose water supply is cut off. So etwas kann sich schnell zu einem großen Problem hochschaukeln. Stellen Sie sich vor, wenn ein Landwirt von der Wasserversorgung abgeschnitten ist, dann wird er sehr wütend sein und das kann durchaus zu Problemen auf der politischen Ebene führen. Die Vereinten Nationen schicken nicht nur Blauhelmsoldaten nach Zypern, sie vermitteln auch zwischen den beiden Volksgruppen, denn in einem sind sich alle Beteiligten einig. The status quo is unacceptable. Dieser Status quo sei nicht hinnehmbar, stellte die Zypernbeauftragte der UNO, Lisa Buttenheim, vor einem halben Jahr fest. Damals im Februar gab sie den Hauptimpuls für neue Friedensverhandlungen mit dem Ziel, the leaders will aim to reach a settlement as soon as possible. Die beiden Volksgruppenführer werden so schnell wie möglich eine Lösung ausarbeiten. Danach wird es in beiden Teilen der Insel gleichzeitig jeweils eine Volksabstimmung über die Vereinigung geben. Seither treffen sich die beiden Volksgruppenführer Nikos Anastasiades und Derviş Erolu regelmäßig. Sie sind sich bislang aber nicht viel näher gekommen. Nikos Anastasiades, Präsident der Republik Zypern, fordert, die türkische Besatzungsarmee müsse nach 40 Jahren endlich abziehen und die Zentralregierung müsse wieder ganz Zypern kontrollieren. Derviş Erolu hingegen, Präsident der international nicht anerkannten türkischen Republik Nordzypern, will möglichst viel Autonomie für die türkischen Zyprer durchsetzen. Erolu befürchtet, dass die zahlenmäßig überlegenen griechischen Zyprer in einem wiedervereinten Staat nach und nach alle Macht an sich reißen würden. Erolu und die türkischen Zyprer fühlen sich jetzt schon von den griechischen Zyprern bestraft. Denn die griechischen Zyprer achten streng darauf, dass die international nicht anerkannte Republik Nordzypern isoliert bleibt, dass also kein Land mit Nordzypern Handel treibt. Das macht den Alltag in Nordzypern umständlich und teuer, denn jede Ware muss über die Türkei importiert werden. Andreas Mavroyanis, Unterhändler der griechischen Zyprer in den Friedensverhandlungen, weist aber jede Kritik zurück. Wir haben niemals die türkischen Zyprer für irgendetwas bestraft. Das Problem ist, dass es in den besetzten Gebieten eine illegale Regierung gibt. Die ist auch vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilt worden. Die Regierung ist illegal. Aber die türkischen Zyprer sind Bürger unseres Landes mit allen Rechten, die Bürger haben. They are citizens and they have all the rights of citizens. Tatsächlich können türkische Zyprer über die Grenzlinie in den Süden der Insel gehen und sich dort einen EU-Pass besorgen, also einen Pass der Republik Zypern. Biz gerçek anlamda psikolojik topluca travma geçiriyor çünkü yerimizi bilmeyiz. Die türkischen Zyprer seien traumatisiert. Sie wüssten nicht, wo sie hingehörten, sagt Hasan Hastürer. Er lebt im türkischen Norden der geteilten Hauptstadt Nikosia. Ich habe drei Pässe. Den türkischen Pass, den ich benutze, wenn ich in die Türkei reise. Aber ich empfinde diesen Pass nicht wirklich als den meinen. Dann habe ich den Pass der Europäischen Union. Den hat mir der griechisch-zyprische Beamte so ausgestellt, als hätte ich eigentlich kein Recht darauf. Ich empfinde ihn also auch nicht als den meinen, so wie ihn einer meiner griechisch-zyprischen Freunde als den seinen empfindet. Und schließlich habe ich den Pass der türkischen Republik Nordzypern, den die ganze Welt nicht anerkennt. Aber der ist mir, glaube ich, noch am nächsten. Der definiert mich noch am meisten. Immerhin, mit dem EU-Pass kann Hasan Hastürer, wann immer er will, in ganz Europa umherreisen und dieselben Freiheiten genießen wie andere EU-Bürger. Zehntausende türkische Zyprer haben mittlerweile einen solchen Pass. Sie sind also gleichzeitig Bürger der griechisch dominierten Republik Zypern. Doch bei weitem nicht jeder, der im türkischen Nordzypern wohnt, kann dieses Recht für sich in Anspruch nehmen. Etwa die Hälfte der Nordzyprer bleibt außen vor, nämlich die sogenannten Siedler. Nach dem Zypernkrieg 1974 hatte die Türkei zehntausende Familien aus Anatolien nach Zypern geschickt, um den Bevölkerungsanteil der Türken auf der Insel zu erhöhen. Diese türkischen Siedler, so meint der griechische Unterhändler Andreas Mavrovianis, müssen wieder zurück. Diese Leute, also persönlich habe ich nichts gegen diese Leute, aber dass sie hier leben, geht auf kriminelle Handlungen zurück. Wir können das nicht billigen. Oder sollen wir unsere Zukunft etwa mit den türkischen Siedlern gestalten? Diese türkischen Siedler und deren Nachfahren gelten nicht als Bürger der Republik Zypern. Sie können damit keinen EU-Pass bekommen. Sie dürfen nicht mal für einen Tagesausflug in den südlichen Teil der Insel reisen. Das gilt auch für die Kinder der Siedler, sogar wenn sie auf Zypern geboren wurden und inzwischen selbst hier eine Familie gegründet haben. Sie alle müssen Zypern vor einer Vereinigung verlassen, fordert jedenfalls die griechisch-zyprische Seite. Sie würde vermutlich mehr als 100.000 Menschen ausweisen, auch diesen Supermarktangestellten aus Famagusta. Was soll ich machen? Im schlimmsten Fall muss ich gehen. Aber ich lebe nun schon gut 10 Jahre auf Zypern. Ich arbeite hier und zahle meine Steuern. Wir Zuwanderer verdienen doch auch eine Chance, oder? Heute kriegt doch jeder einen Ausweis, wenn er 5 Jahre an einem bestimmten Ort lebt, egal wo in Europa. Für Leute wie mich muss es doch eine Lösung geben. An einer solchen Lösung arbeitet Osman Ertu von der türkisch-zyprischen Regierung. Er versichert, die Zuwanderer vom Festland müssen sich keine Sorgen machen. Wir werden ihre Rechte am Verhandlungstisch bis zuletzt verteidigen. Denn es geht hier schließlich um die Rechte unserer eigenen Staatsbürger. Außerdem ziehen Menschen aus aller Welt auch in den Süden Zyperns. Zehntausende bauen im Süden eine Existenz auf und werden sogar Staatsbürger. Sie kommen aus Russland, von den Philippinen oder auch aus Griechenland. Zu Zehntausenden. Wir mischen uns in deren Einbürgerung auch nicht ein. So hat der Süden kein Recht, sich in unsere Einbürgerungspolitik einzumischen. Ja, es gäbe große Meinungsunterschiede zwischen Nord und Süd, meint Osman Ertu, und nicht nur das. Die beiden Gesellschaften auf Zypern haben eigentlich völlig unterschiedliche Charaktere. Da sind einerseits wir, die muslimischen Türken, und da sind andererseits die christlichen Griechen. So gibt es eigentlich starke Argumente für eine Trennung. Aber wir leben auf einer kleinen Insel und wir müssen diese Insel miteinander teilen. Beide Bevölkerungsteile haben eine gemeinsame 500-jährige Vergangenheit auf der Insel. Und beide Volksgruppen haben sich diese Insel zur Heimat gemacht. Ve bu iki halk, bu iki topluluk burayı kendilerine vatan yapmışlardır. Schon oft haben beide Seiten über einen Frieden verhandelt. Vor 10 Jahren, im Frühjahr 2004, war die Vereinigung zum Greifen nah. Die türkischen Zyprer hatten damals einem Vereinigungsplan mehrheitlich zugestimmt, die griechischen Zyprer aber lehnten ab. So blieb Zypern mit Stacheldraht geteilt. In der Ledra-Straße im Süden von Nikosia, dem quirligen Zentrum der geteilten Hauptstadt, hofft ein Straßenmusiker auf ein paar Münzen. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Für die griechischen Zyprer ist die Wirtschaftskrise seit einem Jahr das drängendste Problem, nicht die Teilung der Insel. Im Frühjahr 2013 brachen die Banken Zyperns zusammen. Tausende Zyprer und viele ausländische Anleger verloren einen Teil ihres Bankguthabens. Auch wer kein Vermögen hat, leidet unter der Krise, vor allem junge Zyprer. Viele von ihnen wollen auswandern. Ist typisch für Südländer, wo es keine große Perspektive für diese Leute gibt, dass wir einen Braindrain haben werden, also eine Abwanderung der hochqualifizierten Fachkräfte. Sagt Hubert Faustmann. Er unterrichtet an der Universität Nikosia und hört von seinen Studenten, dass kaum noch Arbeitsplätze auf Zypern angeboten werden. Der Tourismus gestaltet sich okay, aber das war schon eine sehr ausgereizte Form des Geldverdienens. Die ist jetzt noch ein bisschen besser geworden. Aber dies kann nicht absorbieren, diese Juristen und Finanzexperten, die eben jahrelang im Finanzsektor gearbeitet haben. Dafür ist kein Ersatz gefunden und momentan sind die Perspektiven einfach nicht da. Wer heute jung ist und fertig ist mit einer 50-prozentigen Jugendarbeitslosigkeit, was ich höre aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ist, wo gehe ich hin? Aber ich bleibe nicht auf Zypern. Die zyprische Regierung gilt als europäischer Musterschüler, wenn es darum geht, die Sparpolitik durchzusetzen. So lobte Lia Velkulescu vom Internationalen Währungsfonds. Die zyprischen Behörden zeigen eine große Entschlossenheit, die notwendigen schweren Entscheidungen umzusetzen. Und Zyperns Präsident Nikos Anastasiades verspricht, unser Plan ist, dass wir Ende 2015 wieder voll und ganz an die Finanzmärkte zurückkehren werden, also in deutlich kürzerer Zeit als andere Länder, die solche Hilfsprogramme in Anspruch genommen haben. Trotz der Krise bleiben viele Zyprer optimistisch. Schließlich wurden südlich der Insel große Öl- und Gasfelder unter dem Grund des Mittelmeeres entdeckt. Mit diesen Naturschätzen könnte Zypern in den kommenden Jahrzehnten viel Geld verdienen und alle Schulden aus den Hilfskrediten zurückzahlen. Natürlich fordern die türkischen Zyprer ihren Anteil am Gasgeschäft, die griechischen Zyprer gestehen das auch zu. So beflügeln die Gasfunde den Willen auf eine Wiedervereinigung Zyperns. Niki Pissi, die heute 46-Jährige, die als Kind im Juli 1974 ihr Heimatdorf im Norden Zyperns so plötzlich verlassen musste, hofft, dass es mit dieser Wiedervereinigung bald klappt. Trotz der schlechten Erinnerungen an Bomben, Vertreibung und Hass auf beiden Seiten. Ich glaube schon, dass eine bessere Zukunft wäre, wenn man offen genug ist, die andere Seite auch zu akzeptieren. Wir sind auch früher mit ihnen sehr gut klargekommen. Wir unter uns, wir einfaches Volk, hatten nie so richtig Probleme. Aber es hat eben die große Politik über uns entschieden, was letzten Endes daraus wird.